könnten, wollten wir gehen. Freundschaft verband uns im Herzen der Schwur. Viel Spaß und viel Bier, der Spaß zählte nur. Und es keine Rettung mehr gab.